Romanze von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Romanze von Edgar Allan Poe. Romanze, die am Nachmittag gern traumhaft nickt und singt im Hag, wo überm schattendunklen Teich die Zweige säuseln, sacht und weich. Einst warst du, da ich wild und frei, ein Kind, doch wissend, Tag für Tag, dir lauschend unterm Baume lag, ein seltener bunter Papagei aus einem fremden Wunderland, den ich doch laut für laut verstand. Doch nun umkreist den Weltenbau der Kondorflug der Zeit so rau, dass in der tosenden Gefahr ich aller seligen Muße bar. Und wenn mit sanfterem Flügelschlag den unruhvollen Geist ein Tag auch wohl entführt in Träumereien, dann litte meine Seele Pein, wenn sie bei Leier und Gesang nicht bebte mit dem Saitenstrang. Ende von Romanze von Edgar Allan Poe.